C1B. Oh Gott, Herr Doktor, gut, dass ich Sie am Telefon habe. Leifold am Apparat. Ich bin die Mutter vom Jonas. Ich glaube, ich habe zu viel von dem Antibiotikumsaft bei meinem Jungen gegeben. Frau Leifold, versuchen Sie mir bitte genau zuzuhören. Was denn? Entschuldigen Sie, aber sagen Sie mir doch bitte, was für einen Saft Sie gegeben haben. Das ist Amoxicillinsaft. Und jetzt tun Sie mir einen Gefallen und lesen mir vor, welche Prozentzahl hinter dem Amoxicillin auf der Flasche steht. 5. Da steht 5%. Gut. Ich wiederhole und Sie sagen mir, ob es stimmt. Amoxicillin, 5% Saft. Genau. 5%. Ich schau nochmal. Ja, stimmt. 5%. Und wie viel Löffel haben Sie davon gegeben? Er ist ja 9 und wiegt 30 Kilo. Und dann habe ich mir das nochmal nachgerechnet und ihm statt eines Viertellöffels einen halben Löffel gegeben. Und das sind ja über 1000 Milligramm. Was mache ich denn jetzt nur? Frau Leifold, Sie haben mir gesagt, Sie hätten einen halben Löffel Amoxicillinsaft 5%ig gegeben. Ja! Und ich habe schon versucht, Erbrechen auszulösen. Seien Sie ganz beruhigt. Sie haben ihm viel zu wenig gegeben.